Bist du dir wirklich sicher, dass du das bist, was du vorgibst zu sein? Oder ist die Gesellschaft für dich nur ein Maskenball? Und du tust das, was man dir sagt, denn sie sind in der Überzahl. Hast du wirklich deine Meinung oder bist du bei deinen Freunden nur ein Mitläufer, weil du Angst hast, sie von deiner Meinung zu überzeugen? Also willst du dich dem Gruppenzwang weiter verbeugen? Warum lachst du in der Öffentlichkeit, obwohl es dir nicht gut geht? Hast du Angst, dass dich niemand versteht? Bist du dir wirklich sicher, du bist zufrieden mit dem, was du im Spiegel siehst? Oder hast du es nicht satt, dass kein Mensch an dir Interesse hat? Bist du dir wirklich sicher, du bist das, was du vorgibst zu sein? Oder ist deine Meinung wie des Kaisers neue Kleidung? Bist du dir sicher, du bist zufrieden, was du im Spiegel siehst? Oder glaubst du, es ist an der Zeit, dass was mit dir geschieht? Bist du dir wirklich sicher, du bist das, was du vorgibst zu sein? Oder ist deine Meinung wie des Kaisers neue Kleidung? Bist du wirklich das, was du vorgibst zu sein? Liebst du das, was du tust, oder machst es nur wegen dem Geld? Oder verfluchst du jeden Tag, wenn deine Pflicht beginnt, weil da deine bösen Kollegen sind? Hättest du gerne eine Partnerschaft, aber rauszukommen hast du nie geschafft, weil du doch deinen Computer hast und du hast Angst, dass du was im Internet verpasst. Hast du wirklich diesen Menschen, von dem du gerne sprichst? Oder siehst du, wenn du die Augen schließt, immer nur von diesem Menschen das Gesicht? Bist du wirklich das, was du vorgibst zu sein? Oder bist du nur penetrant und du klopfst gegen Wände, damit jemand mal Aufmerksamkeit für dich hat? Bist du wirklich das, was du vorgibst zu sein? Oder bist du nur ein Schoßhund ohne eigene Meinung? Bist du dir wirklich sicher, du bist das, was du vorgibst zu sein? Oder ist deine Meinung wie des Kaisers neue Kleidung? Bist du dir sicher, du bist zufrieden, was du im Spiegel siehst? Oder glaubst du, es ist an der Zeit, dass was mit dir geschieht? Bist du dir wirklich sicher, du bist das, was du vorgibst zu sein? Oder ist deine Meinung wie des Kaisers neue Kleidung? Bist du dir wirklich sicher, du bist das, was du vorgibst zu sein? Oder ist deine Meinung wie des Kaisers neue Kleidung? Bist du dir sicher, du bist zufrieden, was du im Spiegel siehst? Oder glaubst du, es ist an der Zeit, dass was mit dir geschieht? Bist du dir wirklich sicher, du bist das, was du vorgibst zu sein? Oder ist deine Meinung wie des Kaisers neue Kleidung? Oh, yeah. Oh, oh, oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh yeah, yeah, yeah.